Arthur Schnitzler hatte ein unglaubliches Einfühlungsvermögen in Frauen. In seiner Literatur. Im Leben war er ein Casanova, der durchaus rücksichtslos sein konnte. Und die Doppelmoral, die er bei seinen Figuren so gerne anprangerte, die war ihm selbst nur allzu vertraut. Er, der meistens mehrere Geliebte gleichzeitig zu halten wusste, wachte seinerseits misstrauisch über ihre Treue. In seinem Tagebuch dokumentierte er schonungslos sein Leben, und in seinem literarischen Werk scheint er oft Abbitte zu leisten für sein reales Verhalten. Eines der frappierendsten Beispiele für das Auseinanderklaffen von Leben und Werk ist die Erzählung »Frau Bertha Garlan«. Darin schildert Schnitzler die Wiederbegegnung von zwei Menschen, die als Jugendliche ineinander verliebt waren. Aber während die mittlerweile verwitwete Bertha Garlan all ihre Sehnsucht in das Wiedersehen legt, ist es für den berühmten Musiker Emil Lindbach nur eine kleine Episode. So ähnlich hat Schnitzler es selbst erlebt, als ihn seine Jugendliebe Franziska Reich in Wien besuchte und deutlich ihr Interesse an einer neuen Beziehung zeigte. In seinem Tagebuch notierte er: 22. Mai 1899, Pfingstmontag, in der Sezession. Traf dort, wie verabredet, Fännchen, die seit 4 Jahren verwitwet, in Bielitz lebt. War von ihrem Jüdeln und Plappern unangenehm berührt. Abends mit ihr im Riedhof, sie sehr zärtlich. So wird ein Wunsch erfüllt. 24. Mai 1899. Abends holte ich Fännchen vom Volkstheater ab, mit ihr im Hotel Victoria. Anfangs ging sie mir auf die Nerven, dann siegte der Trieb. Als Fanny bald darauf ihren nächsten Besuch in Wien ankündigte, schrieb Schnitzler ihr ab. Er fand, dass man alte Lieben nicht aufwärmen sollte. Während der Mann Schnitzler also anscheinend unbeteiligt die Episode erlebte und kaltschnäuzig beendete, begann der Autor Schnitzler ein halbes Jahr später die Erzählung zu schreiben, in der er die erotische Sehnsucht, die Seelennöte und die tiefe Enttäuschung einer Frau so sensibel und mit so viel Empathie beschrieb, wie es in der damaligen Literatur einzigartig war. Immer schneller schien der Zug seinem Ziele zuzueilen. Schon stieg der Dunst der großen Stadt wie aus der Tiefe empor. Das Herz begann ihr zu klopfen. Es war ihr, als werde sie erwartet. Von irgendetwas Unbestimmtem, das sie nicht hätte nennen können, von irgendetwas Hundertarmigem, das bereit war, sie zu umfassen. Jedes Haus, an dem sie vorüberfuhr, wusste, dass sie kam. Die Abendsonne auf den Dächern glänzte ihr entgegen, und als der Zug jetzt in die Halle einfuhr, fühlte sie sich mit einem Mal geborgen. Jetzt erst empfand sie, dass sie in Wien, in ihrem Wien war, in der Stadt ihrer Jugend, ihrer Träume, in der Heimat. Hatte sie denn bisher gar nicht daran gedacht? Sie kam nicht vom Hause. Nein, jetzt war sie zu Hause angelangt. Der Lärm auf dem Bahnhof erfüllte sie mit Wohlbehagen. Das Gewühl der Wagen und Menschen freute sie. Alles Traurige war von ihr abgefallen. Hier stand sie, Bertha Garlan, jung und hübsch, an einem warmen Maiabend in Wien am Franz-Josefs-Bahnhof. Frei. Niemandem Rechenschaft schuldig. Und morgen früh wird sie den einzigen wiedersehen, den sie je geliebt. Den Geliebten, der sie gerufen hat.